Kundgabe 4542. Empfangen durch Bertha Dodder am 16.01.1949. Entwicklung der Seele unabhängig von körperlichen Vorzügen. Die Beschaffenheit des irdischen Körpers hat nichts mit der Entwicklung der Seele zu tun. Sie wirkt nur verschieden auf die Seele ein, sodass einem jeden Menschen vollauf Gelegenheit geboten ist, auszureifen auf Erden. Geistige Fähigkeiten können wohl zu einer schnelleren Vollendung führen, sind aber andererseits auch eine Gefahr für den Menschen, dass er sie auswertet in irdischer, das heißt materieller Weise und die Seele eher hindert als unterstützt in ihrem Aufwärtsstreben. Ein gut entwickelter Verstand sollte wohl leicht erkennen können den ewigen Schöpfer und sein Wirken. Doch zumeist ist ein primitiver Mensch gläubiger, der weniger den Verstand als sein Herz sprechen lässt, während der Verstandesmensch sich oft anmaßt, Kraft seines Verstandes alles ergründen zu können und daher ablehnt, was zu ergründen ihm nicht möglich ist. Was aber der Verstand allein nicht kann, ist mit der Kraft und Gnade Gottes möglich. Und so kann man wohl sagen, dass es eine Gnade ist, glauben zu können und in geistige Wahrheiten einzudringen. Eine Gnade, die als Geschenk Gottes auch eine Aufwärtsentwicklung der Seele zeitigen muss. Dieses Gnadengeschenk aber will angefordert oder angenommen werden, ansonsten es unwirksam bleibt. Gott hat dem Menschen das Erdenleben gegeben, zwecks Vervollkommnung der Seele, die noch in weitem Abstand weilt von Gott. Die Seele ist durch ihren mangelhaften Zustand schwach und unwissend. Sie würde aus eigener Kraft niemals den Weg zur Höhe einschlagen und zurücklegen, so ihr Gott nicht helfen wollte, stets und ständig. Und diese Hilfe ist Gnade, die in vielerlei Form an den Menschen herantritt, den Willen dessen wohl stark anregend, aber nicht ihn zwingend. Lässt sich nun der Mensch davon anregen, so wird die Gnade wirksam an ihm. Verhält er sich ablehnend oder untätig, dann nützet er die Gnade nicht und kann nicht vorwärts schreiten. Oft aber wird die Gnade Gottes nicht erkannt als solche, und nur offensichtliche Erscheinungen geistiger Entwicklung werden als Gnade von oben betrachtet und anerkannt. Dass aber ein jeder Mensch unentwegt Gnade empfangen kann und der Gnadenquell Gottes sich niemals erschöpft, ist den Menschen unbekannt. Ja, sie gehen sogar von der falschen Voraussetzung aus, dass die Menschen verschieden von Gott bedacht werden, schon in ihrer körperlichen Beschaffenheit, und also deshalb auch verschieden reifen können. So viel steht fest, dass körperliche Vorzüge, Gaben, Talente und besondere Fähigkeiten ein seelisches Reifen oft erschweren, weil immer erst der Wille tätig werden muss und dieser viel eher geneigt ist, solche Vorzüge irdisch auszuwerten. Es sind also wohl gewissermaßen Gnadengaben, doch so sie nicht genützt werden, völlig unwirksam. Der Mensch steht ständig inmitten von Gnaden, weil die Liebe Gottes ständig auf Mittel bedacht ist, ihm zu verhelfen zur Höhe. Alles, was an ihn herantritt, ist eine Hilfsmöglichkeit, und also ist auch alles Gnade, die stets wirksam sein wird, wenn der Mensch bewusst um Zufuhr von Gnade bittet, wenn er sich ständig verbindet mit Gott in Gedanken, durch Gebet oder durch Liebeswirken. Dann wird er auch die Gnade nützen dem Willen Gottes gemäß. Eine Gnadengabe von besonderer Wirkung aber ist sein Wort, das euch Menschen aus der Höhe geboten wird. Und wieder ist ausschlaggebend, ob es von den Menschen angenommen wird, ob die Gnadengabe wirksam wird an dem Einzelnen und er Vorteil für seine Seele daraus ziehen will. Wer Gottes Wort hat, wer es annimmt aus der Höhe, oder aus dem Munde seiner Diener auf Erden, der hat wohl eine außergewöhnliche Ausreifungsmöglichkeit. Also ist er im Besitz einer überaus großen Gnade Gottes. Doch auch diese Gnade kann achtlos verworfen werden, so sie nicht als Gnade erkannt werden will. Und wieder kann der primitiv denkende Mensch im Vorteil sein, der sich empfindungsmäßig zu dem göttlichen Wort bekennt, während der mit allen Fähigkeiten gesegnete Mensch nur seinen Verstand sprechen lässt und verwirft, was das Herz gläubig annimmt. So können Gnaden ungemessen dem Menschen zugehen. Sie wollen als Gnaden erkannt und angenommen werden, ansonsten sie völlig wirkungslos sind und bleiben und der Mensch in seiner Entwicklung stehen bleibt, weil er die Gnaden nicht nützet, die Gott aber in seiner unendlichen Liebe allen seinen Geschöpfen zuwendet, weil er will, dass alle selig werden. Amen.